Jo, das stinkt, das Schinken. Fische würden fluchen. Fluchen männlich und weiblich. Sie schwanken, zerschlagen und wandeln leer. Jo, jo, jo. Hey Dilly, Alter, bedenke es. Doch was essen, die stinken, die Algen. Jo, schwankende Fische. Pervers fluchen die Fische. Jo, jo, pervers und Wohnung leer. Hey Dilly, Alter, bedenke es. Doch was essen, die stinken, die Algen. Jo, schwankende Fische. Pervers fluchen die Fische. Jo, jo, pervers und Wohnung leer.